1. Die Propheten Junge Teilten Eliza MIT, Das der Ort, und DEM SIE sich versammelten, für ihr Wachsend Grab zu klein geworden war. 2. SIE schlugen vor, zum Jordan zu gehen, dort Holt zu sammeln und einen neuen Versammlungsort zu errichten, Eliza stimmte ihrem Vorschlag zu. 3. Eine der Junge bat Eliza, SIE zu begleiten, woraufhin er zu stimmte, MIT ihnen zu gehen. 4. So begleitet Eliza SIE zum Jordan, wo SIE begannen, Baum zu fallen. 5. Warend einer von ihnen einen Baum fällte, lost sich die Axt von Stiel und fiel ins Wasser, woraufhin der Mann entsetzt ausrief, dass die Axt geliehen war. 6. Der Gottsmann fragte nach der genuen Stelle, und der die Axt ins Wasser gefallen war, nachdem SIE im Gesicht wurde, schnitt einen Stock ab, warf ins Wasser, und das Eisen schwommen die Oberfläche. 7. Eliza forderte ihn auf, die Axt herzuholen, und der Mann streckte die Hand aus und nahm SIE in sich. 8. Als der König von Aram Krieg gegen Israel führte, bereitete sich MIT seinen Dienern und befahl ihnen, an einem bestimmten Ort einen Hinterhalt zu legen. 9. Der Gottsmann Eliza jedoch sandte ein Warnungen den König von Israel und riet ihm, diesen Ort zu meiden, da sich dort aramäisch Truppen versteckt hielten. 10. Daraufhin entsandt der König von Israel Manner zu dem von Eliza genannten Ort, und so ward Wiederholt gewarnt und konnte sich jedes Mal in Akt nehmen, was nicht nur eine oder zweimal gesche. 11. Der König von Aram war über dies Wiederholten Vorfall sehr beunruhigt, rief sein Diener zusammen und fragte SIE, wer von ihnen den König von Israel informiert. 12. Eine seiner Diener erwidert, dass niemand SIE veriert, sondern der Prophet Eliza in Israel dem König von Israel sogar die Wort mitteilt, die der König von Aram in seinem Schlafzimmer sprach. 13. Daraufhin befahl der König, Elizas Aufenthaltsort herauszufinden, in Gefangen nehmen zu lassen, als im gemeldet word, dass Eliza sich in Dothan befand, handelte sofort. 14. Entsandt ein groß Streitmarkt MIT Förden und Streitwagen nach Dothan, die in der Nacht ankam und die Stadt am Zingelt. 15. Als Eliza's Diener am nächsten Morgen früh aufstand und hinostrat, so a die Stadt von einer großen Armee MIT Förden und Streitwagen am Zingelt und rief entsetzt, Ach, mein Herr, was sollen wir tun? 16. Eliza antwortet im jedoch, Fürchte dich nicht, denn Diogenigen, die auf an seer a seat sind. Sind zahlreicher als Diogenigen, die auf ihre Seat sind, 17. Eliza betet und bat den Herrn, die Augen seines Dieners zu öffnen, damit er sehen möge, daraufhin öffnet der Herr die Augen des Dieners, und dieser sah, dass der Berg rings am Eliza MIT Förden und Führigen Streitwagen gefüllt war. 18. Als die Aramäer auf Eliza zu masketen, betet zum Herrn und bat, SIE MIT Blindheit zu schlagen, der Herr erhört sein Gebet und schlag SIE MIT Blindheit. 19. Eliza sagt zu ihnen, dies ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Stadt, folgt mir und ich werde euch zu dem Mann führen, denn er sucht so fertig auch SIE nach Samaria. 20. Sobald SIE in Samaria angekommen waren, betet Eliza, Herr, offne ihnen die Augen, damit SIE sehen können, daraufhin offnet der Herr ihr Augen und SIE erkannten, dass SIE sich mitten in Samaria befanden. 21. Als der König von Israel die Aramäer sah, fragte Eliza, soll ich SIE töten, mein Vater, 22. Eliza antwortet, du sollst SIE nicht töten. Totet man etwa Jeff Angin, die man MIT Schwert und Bogen gemacht hat? Gib ihnen stattdessen Spies und Wasser, damit SIE essen und trinken können, und lass SIE dann zu ihrem Herrn zu Rückkehren, 23. Der König bereitet daraufhin ein großes Mahl für SIE zu, nachdem SIE gegessen und getrunken hatten, entließ SIE, und SIE kehrten zu ihrem Herrn zurück. Infolgedessen drängen aramäisch Überfallkommandos für einige Zeit nicht mehr in das Land Israel ein. 24. Später versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein gesamte Armee, zog gegen Samaria und begann, die Stadt zu belagern. 25. In Samaria entstand ein so schwer Hungersnot, dass die Stadt in groß not geriert, die Preis für Nahrungsmittelstiegen extremen, so dass selbst eine Bleistinge wie ein Esselskopf oder Torbe mit zu hohen Preisen gehandelt werden. 26. Als der König von Israel eins Tags auf der Stadtmauer entlanging, rief ihn ein Frauen und fleht um seine Hilfe. 27. Der König erwidert, wenn der Herr dir nicht hilft, wie soll ich dir dann helfen? Heb ich etwa vorrat von der Ten oder aus der Kälte, 28. Danach fragte der König sie, was a problem sie? Sie antwortet, dass ein ander Frau vorgeschlagen hat, ihren Sohn zu essen und am nächsten Tag den Sohn der anderen Frau zu versehren. 29. Sie berichtet weiter, dass sie ihren Sohn gekocht und gegessen hatten, als sie jedoch am nächsten Tag die andere Frau auffordert, ihren Sohn zum Verzehren zu geben, hat dies ihren Sohn versteckt. 30. Als der König die Wirt der Frau hort, zerrisst sein Kleider, waren der auf der Mauer stand, debi bemerkt das Volk, dass unter seiner Kleidung ein Herrensgewand trug. 31. Schwor, Gott soll mir das Schlimmste antun, wenn der Kopf Elisas, des Sohn Shepherds, hüt noch auf seinen Schultern blät. 32. Warend Elisa in seinem Haus saß und die Altesten bei im Wehren, sandt der König einen Boten voraus. Doch bever der Königlich Boot Elisa erregt, sagt dieser zu den Altesten, seit why dieser Mordesen Germanden geschickt hat, mir den Kopf absuschlagen. Achtet darauf, wenn der Boot kommt, schließt die Tür und haltet sie gegen ihn fest, denn die Schreit seins Herrn sind bereits hinter ihm zu hören. 33. Warend Elisa noch sprach, kam der König selbst zu ihm und sagt, Diocese Unglück kommt vom Herrn. Warum sollte ich noch lange auf den Herrn warten?